Das kenne ich doch hier. Wie, habt ihr etwa eine Datscha hier, Vika? Ach, Piet, nein. Wir haben hier Silberhochzeit gefeiert von meiner Tante. Sie hat die Halle da gemietet. Über 200 Leute waren wir. Was für eine Halle? Ach, das Vereinsheim von den Kleingärtnern, meinst du? Ja, für Partys ideal. Weit ab vom Schuss wird keiner gestört. Ja, du weißt doch, wenn die Russen feiern, dann richtig. Ich dachte, ihr wärt Kasachstan-Deutsche. Ja, ja. Beim Feiern sind wir Russen. Und hier soll die Baustelle sein? Ja, gleich da vorne. Und was findest du an dieser Baustelle so spannend, dass du unseren Sonntag dafür opferst? Das kannst du nicht verstehen. Dazu muss man hier geboren sein. Du kannst wenigstens versuchen, es mir zu erklären, Piet. Auch wenn ich aus der hintersten Steppe komme. Tja, wie soll ich dir das erklären, was die Emscher ist? Die Kloake des Ruhrgebiets. Aber ohne die Emscher wären die Menschen vor 100 Jahren hier verreckt. Cholera, Typhus, war hier alles Sumpfgebiet damals. Wenn sie die Emscher nicht zur Kloake gemacht hätten, hätte es wohl kein Ruhrgebiet gegeben. Jedenfalls, wenn aus der Emscher jetzt wieder ein richtiger Fluss wird, dann ist das was Besonderes. Na komm, Vika, lass uns aussteigen. Da geht ein Zeitalter zu Ende, Vika. Dafür kann man schon mal den Sonntag opfern. Herr Gruber! Hallo, Herr Gruber. Ah! Ja, Sie sind aber früh dran. Morgen, Herr Schäfer. Morgen. Heute hätte ich sogar noch früher kommen können. Ich wäre beinahe die Nacht da drüben im deutschen Eck versagt. Ach, was? Hier? Ja, ich habe mir so eine schwachsinnige Parteiveranstaltung reingezogen. Ja, jedenfalls schön, dass Sie kommen konnten. Sie wissen doch, Ärzte und Journalisten kennen keine Sonntage. Ja, ja. Frau Friesen, Herr Schäfer, Pressesprecher der Emscher Genossenschaft. Frau Friesen ist meine Mitarbeiterin. Freut mich. Ja, da haben Sie aber Glück. In allen Redaktionen werden Stellen abgebaut und Sie bekommen sogar noch Verstärkung. Und dann noch so eine hübsche. Vika, Frau Friesen ist Volontärin bei uns. Sie soll mir ein bisschen über die Schulter schauen. Und bei Ihnen? Wie kommen Sie denn voran mit dem großen Emscher-Umbau? Oh, läuft alles nach Plan. Heute Baustellenfest und ab morgen rollen dann die Bagger. Wie viele Baustellen habt ihr jetzt hier in der Emscher? 9 am Mittellauf. Das hier wird die 10. Ich habe Ihnen da so ein paar Infos zusammengestellt. Da steht eigentlich alles drin. Danke. Wo haben Sie denn Ihren Chef gelassen? Geben Sie ihm noch 10 Minuten. Er kommt dann zusammen mit dem Bürgermeister. Ach, grabt ihr hier? Ja, gleich da vorne, da wo jetzt die Bühne steht. Ich hätte gedacht, dass ihr näher am Fluss in die Erde geht. Nee, wir brauchen viel Platz. Das wird ja ein Riesenloch. Und wie viele Kleingärtner haben hier dran glauben müssen? Ja, 8. Aber bloß die Parzellen direkt am Fluss. Ja, klar, also die Leute hängen natürlich an ihrem Stückchen Land. Ja, aber wir haben uns mit allen gütlich geeinigt. Also keine Prozesse, keine Enteignungen? Nee. Wir haben schon früh mit den Betroffenen geredet und konnten ihm zum Glück auch eine Fläche anbieten als Ersatz. Ja, jetzt sind jedenfalls alle zufrieden. Ja, aber mit dem Wetter habt ihr diesmal kein Glück. Ach, wir sind doch nicht aus Zucker. Also, verstehe ich das richtig? Sie bauen hier einen Kanal für das Abwasser? Ja, genau. Also dadurch trennen wir schmutziges und sauberes Wasser. Also die Abwässer werden durch einen Kanal unter der Erde abgeleitet und die Emscher oben kann dann wieder ein richtiger Fluss werden. Die ganzen Betonwände da hinten kommen weg. Ja, richtig. Aber sagen Sie mal, warum ist denn da keiner früher draufgekommen? Ja, draufgekommen sind da schon einige. Aber wegen dem Bergbau war das unmöglich, einen unterirdischen Kanal über 80 Kilometer zu führen. So hat das Ende des Bergbaus auch was Gutes. Ich hab dir doch gesagt, Vika, hier geht ein Zeitalter zu Ende. Wir mussten natürlich auch alle Zuflüsse der... Kommen Sie schnell. Was drüben, ist? im Fluss. Ja, was ist am Fluss? Reden Sie. Unter der Brücke, da liegt eine Frau. Eine tote Frau. Die Tote in der Emscher. Von Hans van Ooyen. Regie Angeli Backhausen. Komm, Vika. Die Leute unterschätzen die Emscher oft. Sind schon einige ertrunken hier. Der Emscher? Ja, wenn du erstmal drin bist, da kommst du nicht mehr raus. Diese Betonwände da sind glitschig. Das schaffst du nicht ohne fremde Hilfe. Hier, ganz in der Nähe, da ist vor ein paar Jahren mal ein Schriftsteller umgekommen. Der wollte seinen Hund aus der Emscher retten. Den Mann haben sie an der nächsten Kläranlage rausgefischt. Und der Hund? Der hat sich irgendwie selber gerettet. Ja. So, von hier haben wir einen guten Überblick. Oh nein. Nein. Das kann ich. Was ist, Vika? Der Mantel. Die Schuhe. Oh Gott, nein. Nein. Kennst du die Frau? Ja. Abina. Abina. Also, Sie kennen die Tote? Ja, Alpina Hirt. Sie ist meine Cousine. Die Tochter von meiner Tante. Ich habe sie gestern noch. Und jetzt ist sie tot. Sie haben sie gestern noch gesehen? Ja. Es tut mir leid, Frau Friesen, aber wir brauchen ein paar Angaben. Mein Gott, Albina. Sie ist erst 20. 20 Jahre. Ja, das ist schrecklich. Wir haben zusammen gefeiert. Die Silberhochzeit meiner Tante. Ist das die Mutter der Toten? Nein, die Mutter ist meine andere Tante, Tante Olga. Tante Irina hat Silberhochzeit gehabt. Und bei dieser Feier, wann haben Sie sie da zuletzt gesehen? So gegen 10. Das heißt, ich bin um 10 gegangen. Kurz vorher hat sie noch in der Küche geholfen. Gegen 10 sind Sie schon gegangen? Ja, ich mag diese Partys nicht. Da wird zu viel getrunken. Ja. Deshalb bin ich früh weg. Oh mein Gott, meine Tante. Wie soll man ihr das bloß sagen? Ja, das ist für jede Mutter ganz furchtbar. Also, Sie waren in der Küche, als Sie sie zuletzt gesehen haben. Und war da außer Ihnen und Ihrer Cousine noch jemand? Vielleicht waren da noch mehr Leute. So genau kann ich mich nicht erinnern. Ich habe mich von ihm verabschiedet und bin dann gegangen. Ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen an dem Mädchen? Was Besonderes? Was soll mir denn aufgefallen sein? Na, war sie irgendwie anders als sonst? Gab es irgendwas? Was? Nein. Sie war ein bisschen müde. Vielleicht auch traurig. Traurig? Ja, traurig. Doch, sie hat mich noch gefragt, ob sie mal vorbeikommen könnte. Ich bin noch wie eine große Schwester für sie. Wann hat sie das gefragt? Kurz bevor ich gegangen bin. Ich muss mal mit ihr reden, hat sie gesagt. Kann ich nächste Woche bei dir vorbeikommen? So hat sie das gefragt. Ich bring dich zu deiner Tante, ja? Nein, das kann ich nicht, nein. Auf keinen Fall. Jemand muss es ja sagen. Vika, ich misch mich da nicht gerne. Ich kann das nicht. Es ist besser, wenn du es ihr sagst, glaub mir. Besser auf jeden Fall, als wenn irgendein fremder Polizist an der Tür klingelt. Vielleicht kannst du ja heute erstmal bei ihr übernachten. Vika, komm, du musst das jetzt tun. Sag mir die Adresse. Schillerstraße. Sie wohnt Schillerstraße 7. Hallo, Herr Kommissar. Gruber hier. Pitt Gruber. Sie schon wieder. Was wollen Sie, Gruber? Machen Sie es kurz. Ich muss was schreiben über die Tote aus der Emscher. Ich bin keine Auskunftei, ja? Also gut, was wollen Sie wissen? Was, Mord? Fragen Sie mich was Leichteres. Wir haben die Frau da gerade erst gefunden. Die Ergebnisse der Obduktion kriegen wir frühestens morgen. Sie sind da lang genug im Geschäft, Gruber, um die Abläufe zu kennen. Könnte sie nicht auch von der Brücke gestürzt sein? Theoretisch, ja. Jedenfalls ist sie direkt unter der Brücke aufgeschlagen. Frontal. Sie haben doch gesehen, wie sie da gelegen hat. Füße im Fluss, der Körper auf der Betonarmierung. Deshalb ist sie auch nicht weggetrieben. Also Selbstmord? Möglich. Aber die Wunde an ihrem Hinterkopf, die passt nicht ins Bild. Hm. Na, dann sage ich mal Dankeschön, Herr Kommissar. Bitte sehr, Herr Journalist. Пустите меня к ней, я не могу, я хочу ее увидеть сейчас. Du kannst jetzt nicht zu ihr. Morgen früh, Tante, ja? Die Polizei hat gesagt, dass du morgen zu ihr kannst, nach der Obduktion, da kannst du zu ihr. Alex, ich kann sie doch jetzt nicht alleine lassen. Mein schwäbische Leute, ich bringe diesen Bastard um. Ich mache ihn kalt, das schwöre ich. Ich bringe ihn um. Wer denn? Von wem redest du? Dieses Schwein bringe ich um. Ich bring's um. Wen meinst du denn, Onkel? Sie hat kein Glück gehabt mit dem Jungen. Nur Probleme hat er gemacht. Nichts als Probleme. Meinst du Sascha? Ja, Sascha, wer denn sonst? Oh Gott. Er hat schon zweimal vor Gericht gestanden. Zweimal schon. Und jetzt für diese Sache geht er ganz bestimmt in den Knast, wenn ich ihn vorher nicht umbringe. Deswegen haben die beiden sich gestritten gestern Nacht, Albine und ihr Sascha. Weil er wieder vor Gericht muss. Weshalb muss Sascha vor Gericht? Tante, ich verstehe nicht. Sascha zieht mit den anderen Russenjungs herum. Bastarde sind das, richtige Bastarde. Tun auf dicker Hose. Richtige Bande von Säufern und Schlägern. Und vor ein paar Tagen haben sie Streit mit den Türken gekriegt. Die Affen haben sich im Stadtpark getroffen und sind aufeinander losgegangen. Wie Tiere, wie Tiere. Hat die Polizei gerufen? Weiß ich nicht, jedenfalls liegt einer von den Türken jetzt im Koma. Und dieses Schwein ist es wohl gewesen, jawohl. Und deswegen haben sie gestern Abend Streit gehabt? Ja, er hat ja doch versprochen, dass er nichts mehr anstellt. Ich habe zu Elina gesagt, sie soll endlich Schluss machen mit diesem Verbrecher. Mit so einem gibt man sich doch nicht ab, habe ich zu ihr gesagt. Wenn du weiter bei ihm bleibst, brauchst du gar nicht mehr nach Hause zu kommen. Dann ist die Tür zu für dich, habe ich ihr gesagt. Alex, das hättest du nicht sagen dürfen. So was sagt man nicht, doch nicht zur eigenen Tochter. Einen Doppelten bitte. Kommt sofort. Wir waren da gestern schon mal hier. Ja, bei der Versammlung gestern Abend. War ja ziemlich voll. Was schätzen Sie, 100 Leute? 80 vielleicht. Bitte sehr. Bierchen dazu? Nee, danke. Kommen eigentlich immer so viele Leute her zu den Versammlungen? Wenn der Dressler spricht, jedes Mal. Der nimmt dir ja kein Blatt vor den Mund. Ist aber auch eine Schande, das mit der Moschee, meine ich. Wir sind ja nicht in Istanbul. Wenn das so weitergeht, dann sagen die Türken uns bald, wie wir leben sollen, ja? Sie sind gegen den Moscheebau. Sie etwa nicht? Die müssen sich endlich mal dran gewöhnen, dass sie hier nur zu Gast sind. Jo, zum Wohl, ne? Ja, Prost. Dieser Dr. Dressler. Boah, endlich mal einer, der sagt, was Sache ist. Die Weicheier in der Politik, die richten unser Land doch zugrunde. Am Ende müssen unsere Frauen noch Kopftücher tragen. Jetzt frage ich Sie mal was. Wessen Land ist das hier eigentlich? Unsere Frauen trauen sich ja kaum noch auf die Straße. Einen nehme ich bitte noch. Ja. Aber der Dressler sagt denen, wo der Hammer hängt. Das ist endlich mal einer nach meinem Geschmack. Geradeaus und fertig. Ich bin noch lange gegangen gestern Abend. Nee, ich habe um eins dicht gemacht. Ich sage Ihnen nur eins. Warum ich den Mann mag. Weil er einer von uns ist. Er setzt sich jedes Mal zu den Leuten an den Tisch und trinkt sein Bierchen mit denen. Gestern, er war ja auch einer der Letzten. Der hört uns eben zu. Der weiß, was die Menschen hier denken. Und der sagt das auch, ja? Klipp und klar. Der wäre genau der richtige Bürgermeister für uns. Da können die Muftis sich warm anziehen. Haben Sie von der Toten gehört? Das Mädchen, das man heute Morgen aus der Emscher gefischt hat? Naja, schlimme Sache. Ich sag Ihnen mal was. Die Kleine ist doch niemals von der Brücke gesprungen. Hier gibt es so eine Türkenmafia. Würde mich nicht wundern, wenn die das Mädchen auf dem Gewissen haben. Musst du in der nächsten Zeit unbedingt gut auf deine Mutter aufpassen. Ich habe Angst, dass... Glaubst du, sie tut euch was an? Ich kann doch aber nicht die ganze Zeit neben ihr stehen. In ein paar Wochen ist die Prüfung. Wenn ich das nicht hinkriege... Ich weiß ja. Ich sage auch nur, pass etwas auf sie auf, ja? Ich habe die Schlaftabletten aus dem Badezimmer eingesteckt. Besser ist besser. Was war eigentlich los zwischen Albina und Sascha? Albina hat mir ja nicht viel erzählt. Sie wollte wohl Schluss machen, weil Sascha schon wieder Stress mit der Polizei hat. Er soll mit seiner Bande einen von den Türken total zusammengeschlagen haben. Ja, dein Vater hat es mir erzählt. Das ist wie ein Bandenkrieg. Sascha sagt, unsere müssen sich verteidigen, weil sie von den Türken angegriffen werden. Einfach so, ohne Grund. Oh Mann. Albina war total fertig. Sie war richtig fertig. Sie hatte Angst, dass Sascha diesmal wirklich im Knast landet. Und jetzt ist sie tot. Er hat sie gedroht. Er hat gesagt, dass er sie totschlägt, wenn sie mit dem Schluss macht. Das habe ich selbst gehört. Und dann ist sie weggegangen? Allein? Weiß ich nicht. Sie haben sich gestritten, stundenlang. Albina hat gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Such dir eine andere, die das mitmacht. Und er dann, ich stech dich ab, dann kriegt dich keiner mehr. Und so ging das hin und her die ganze Zeit. Aber irgendwann ist sie dann doch abgehauen. Weiß ich nicht. Mama hat noch gefragt, weißt du, wo Albina steckt? Ich habe geglaubt, sie ist rausgegangen in Rauchen, aber sie ist nicht wiedergekommen. Glaubst du, er hat ihr etwas angetan? Habt ihr nicht nach ihr gesucht? Klar. Ich bin mit Sascha losgezogen und wir haben die ganze Gegend nach ihr abgesucht, aber du weißt doch, wie sie ist. Sie ist schon öfter einfach mal weg gewesen und nach ein paar Stunden war sie wieder da. Und Sascha? Er hat uns noch geholfen, die Halle sauber zu machen, bis morgens früh um 6. Und wo ist er jetzt? Weiß ich nicht. Ich habe ihn angerufen und ihm alles erzählt. Er wollte gleich vorbeikommen. Er müsste eigentlich schon längst hier sein, vielleicht traut er sich nicht. Wegen Papa. Grober. Ed, ich bin's, Vika. Ja, wie geht's dir? Nicht gut. Hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Bist du noch bei deiner Tante? Ja, ich kann sie jetzt nicht alleine lassen. Na klar. Wir fahren gleich zur Polizei. Sie soll doch die Leiche identifizieren. Das wird schwer. Hm. Ich wollte bloß wissen, ob du mich heute unbedingt brauchst. Nein, Quatsch. Pass auf dein Tantchen auf. Und du? Ach, ich mache nachher dieses Interview mit diesem Superdeutschen für den Artikel über die Bürgerpartei. Aber vorher muss ich unbedingt ein bisschen an die frische Luft. Hallo? Ja? Wer gibt's denn? Sind Sie Herr Kaczmarek? In voller Größe. Ihr Vereinsvorsitzender, der Herr Pittermann. Ach, der Eugen. Ja, der meinte, ich könnte Sie hier treffen. Na, haben Sie ja schon. Gruber, Pitt Gruber von der Rundschau. Jupp. Was? Ja, sag einfach Jupp zu mir. Schönen Garten haben Sie hier. Tja, wenn man sich 40 Jahre drum kümmern, dann soll es ja wohl bald sein. Ne? Da haben Sie aber Glück mit dem Emscher Umbau. Dass Sie hier bleiben können, meine ich. Ja, also so leicht hätten die mich hier nicht weggekriegt. Dann hätten die aber tief in der Tasche lang müssen, aber ganz tief. Ne? Man baut doch in die 40 Jahre was auf und dann reißt man alles ein, als wäre da nichts. Ne? Also für mich müssen die nichts umbauen. Für mich nicht. Ne? Ich hab seit meiner Kindheit mit der Emscher gelebt und das wäre die letzten paar Jahre auch noch gegangen. Ja, aber immerhin habt ihr doch endlich einen richtigen Fluss vor der Tür. Also erstmal haben wir hier nächstes Jahr eine Baustelle, aber eine richtige. Hast du eine Ahnung, wie viele LKWs hier jeden Tag durchdonnern werden? Hä? Ja. Aber der Gestank hat Sie nie gestört? Was für ein Gestank denn? Ja, früher, da hat die Emscher gestunken, aber letzten Jahren doch nicht mehr. Herr Petermann hat gesagt, Sie wären Samstagnacht wohl auch hier gewesen. Ach, die Nacht, in der die Russen da gefeiert haben? Die Nacht, meine ich. Ihre Parzelle ist ja gleich nebenan. Also die Nacht, in der das Mädchen in der Emscher gefallen ist? Ja? Ja. Das ist ja furchtbar, ne? So ein junges Ding, ne? Aber die jungen Leute sind ja auch unvorsichtig, ne? Ich meine, ich bleib doch von der Brücke weg, wenn ich ein bisschen Verstand im Kopf hab. Da turn ich doch nachts ja nicht rum. Waren Sie denn in der Nacht hier? Ja, war ich, ja. Ich schlafe öfter hier. Darf man streng genommen nicht, aber da fragt ja keiner nach. Ja, in der Nacht, da bin ich hier gewesen. Leider war ich hier. Ich habe kein Auge zugekriegt bei dem Krach, den die veranstaltet haben. Ich sagte was, wenn die Russen feiern, das ist das Schlimmste. Das ist wie Stalingrad. Und haben Sie denn was mitbekommen? Ich meine, von der Sache mit dem Mädchen? Nee, das habe ich nicht. bin die ganze Zeit in meiner Laube gewesen, die ganze Zeit. Ne? Ich hab bloß die Musik gehört und das Gegröle draus. Ne? Also, wenn ich der Vorstand wäre, würde ich unser Vereinsheim nicht vermieten. Da jedenfalls nicht an den Russen. Sie haben also gar nichts mitbekommen. Nee, habe ich nicht. Aber frag doch mal den Willi. Der übernachtet auch manchmal hier und der muss nachts mit seinem Hund manchmal raus. Ne? Ja, vielleicht hat der ja was mitgekriegt. Frau Friesen, Sie können sich beruhigen, Ihrer Tante geht's wieder besser. Der Doktor hat ihr eine Spritze gegeben. In ein paar Minuten ist sie wieder auf dem Damm. Kann ich zu ihr? Ja klar, natürlich, sofort. Ich habe dann nur noch eine Bitte. Ja? Kennen Sie den Freund des Mädchens? Sascha Geier. Ein bisschen. Albina war 3 Jahre mit ihm zusammen. Mhm. Irgendeine Idee, wo ich ihn finden könnte? Bei ihm zu Hause vielleicht? Nun, von der Familie weiß niemand, wo er steckt. Hat er was mit Albinas Tod zu tun? Wissen Sie, ich habe nur ein paar Fragen an ihn. Ich möchte nicht gleich eine Verhandlung auslösen. Sascha ist kein schlechter Mensch. Immerhin läuft ein Verfahren gegen ihn wegen schwerer Körperverletzung. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er in sowas verwickelt ist. Vielleicht können Sie ihn ja irgendwo erreichen, Frau Friesen, und ihm ausrichten, dass er sich bei mir melden soll. Und zwar schnell. Ich stehe Ihnen gerne Rede und Antwort zu unserem Programm, Herr Gruber. Aber ich möchte darum bitten, dass Sie mir in Ihrem Artikel nicht das Wort im Mund herumdrehen. Wir haben da schon einige schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr zu Ihrem Programm. Ich habe ja Ihre Rede gehört am Samstag. Nein, Herr Dressler. Doktor. Ich möchte etwas mehr über Sie selbst erfahren. Sie meinen, was für ein Mensch ich bin? Genau. Lieber Herr Gruber, ich bin ein ganz normaler Deutscher. Einer, der vor allen Dingen auch in Zukunft noch gern als Deutscher in seinem Land leben möchte. Wovor haben Sie Angst? Was meinen Sie mit Angst? Für mich hat sich das Samstagabend angehört, als stünde unser Land kurz vor dem Abgrund. Und? Ist diese Gefahr so weit hergeholt? Glauben Sie wirklich, dass Deutschland untergeht, nur weil in unserer Stadt eine Moschee gebaut werden soll? Herr Gruber, wenn Sie meine Rede genau verfolgt haben, dann wissen Sie, dass es mir nicht allein um diese Moschee geht. Die Moschee ist nur die Spitze des Eisberges. Die Moschee als Spitze des Eisbergs. Interessantes Bild. Bleiben wir doch bitte ernst, Herr Gruber. Sie haben schon verstanden, was ich meine. Wenn wir zusehen, wie sich eine Kultur, die nichts mit der unseren zu tun hat, mehr und mehr bei uns breit macht, sind wir bei der Geburtenrate der Muslime in ein paar Jahren in der Minderheit im eigenen Land. Und dann? Was wird denn dann? Sehen Sie, erst kommt eine Moschee, dann noch eine und am Ende müssen unsere Frauen die Burka tragen. Nein, Herr Gruber, wir müssen endlich aufhören mit dieser Integrationsromantik. Wir müssen wieder zuerst an uns selbst denken, an unsere Werte. Das sagten Sie bereits in Ihrer Rede. Ja, und man kann das nicht oft genug betonen. Der Islam hat immer auf Eroberung gesetzt. Der Islam versteckt sich hinter der Religion. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Ideologie, um eine sehr gefährliche Ideologie. Mhm. Da müssen Sie nur den Koran lesen. Ich kann Ihnen Dutzende Stellen im Koran zeigen, wo zum Mord an Andersgläubigen aufgerufen wird. Ich befasse mich seit vielen Jahren mit diesem Thema und ich habe hunderte Bücher darüber gelesen. Natürlich habe ich auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich laufe ja nicht blind durch die Stadt. Was waren denn das für Erfahrungen? Das sind Erfahrungen, wie sie jeder Deutsche heutzutage macht. Sie steigen am Bahnhof aus und werden von türkischen Jugendlichen angepöbelt. Ist Ihnen sowas schon passiert? Sie gehen durch den Stadtpark. Und plötzlich werden sie überfallen. Man nimmt ihnen ihr Geld ab. Und wenn sie Pech haben, dann werden sie auch noch zusammengeschlagen. Von wem sind sie denn überfallen worden? Ich glaube fast, sie wollen mich nicht verstehen. Sag mal, die Fotos, hast du sie alle selbst gemacht? Nein, ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt. Wir haben doch in der Küche geholfen. Von mir sind nur die am Anfang. Da ist ja Tante Rosa mit ihrem Mann. Oh, die habe ich gar nicht mehr getroffen. Da war ich wohl schon weg. Ja, die sind sehr spät gekommen. Und da ist André. Oh, den habe ich bestimmt 3 Jahre nicht gesehen. So, jetzt kommen jede Menge Bilder. Da war dann alles schon ziemlich blau. Sieh mal, was Onkel André für glasige Augen hat. Geh mal zurück. Noch eins. Und noch eins. Halt. Da hinten an der Tür. Ist das nicht Albina? Ja. Ja, es sieht so aus. Ich mach das wieder größer. Ja. Ja, klar, das ist Albina. Ja. Da ist sie schon im Mantel. Ja, richtig. Weißt du, wann das Foto aufgenommen wurde? Das kann ich nachsehen. Und? 0 Uhr 47 und 13 Sekunden. Bist du sicher? Ja, es steht doch da. Und die Uhr in der Kamera, ist sie richtig eingestellt? Das kann ich nachsehen. In der Kamera ist es jetzt 14.24 Uhr. Ich habe 28. Also geht sie 4 Minuten nach. Warum ist das denn wichtig? Weil wir jetzt wissen, wann Albina gegangen ist. Um 10 vor 1. Pitt Grober? Ich bin nicht da. Ich weiß, ich störe Sie nicht lange. Können Sie mir inzwischen was zur Todesursache dieser Albina Herd sagen? Nichts, was Sie veröffentlichen dürften. Sie kennen mich doch, Herr Kommissar. Wenn Sie mir sagen, ich darf es nicht schreiben, dann schreibe ich es auch nicht. Großes Ehrenwort. Nur für mich als Hintergrundinfo. Das Mädchen hat einen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt. Aber der ist nicht tödlich gewesen. Und woran ist sie dann gestorben? An den Verletzungen, die durch den Aufprall verursacht wurden. Gestorben ist sie also durch den Sturz. Und wie reimen Sie sich da zusammen? Ich reime mir da gar nicht zusammen, Herr Journalist. Ich bin Jäger und Sammler. Im Moment sammle ich noch. Na, dann sag ich mal Dankeschön. Wenn Sie nur ein Wort davon veröffentlichen, war das der letzte Hinweis, den Sie von mir gekriegt haben. Das war Ehrensache, Kommissar. Danke, ich rufe wieder an. Oh, nee. Vika, du bist ja doch vorbeigekommen. Willst du nicht zu Hause bleiben? Ich habe rausgefunden, wann Albina die Feier verlassen hat. Die Verwandten haben Fotos gemacht und da gibt es ein Bild, da steht sie im Mantel an der Tür. So um 10 vor 1. Also muss sie um die Zeit etwa gegangen sein. Ihr habt das Foto auf dem Stick. Na, immerhin. Ich bin noch keinen Schritt weiter. Ich versuche seit Stunden einen kleinen Gärtner zu finden, der vielleicht zu der Zeit mit seinem Hund da draußen rumgelaufen ist. Und woran schreibst du da? Ach, an diesem Artikel über die Bürgerpartei. Den muss ich noch fertig kriegen vor 6. Wie war denn dein Interview mit diesem Dressler? Ich wäre ihm fast an die Gurgel gegangen. Ich kann das Gerede vom Aussterben der Deutschen nicht mehr ertragen. Da kriege ich Pickel. Wo bleibt denn deine journalistische Distanz, Piet? Ich will dir mal was sagen, Vika. Ich ertrage Dummheit nicht. Und noch weniger ertrage ich es, wenn jemand aus Dummheit anderer Kapital schlagen will. Das ist der blanke Populismus. Wenn der Bürgermeister wird, suche ich mir eine andere Stadt. Und das willst du schreiben? Natürlich nicht. Ich mache 60 Zeilen über die Versammlung und das war's dann. Und was wird mit dem Interview? Papierkorb. Hier. Was war das hier für? Keine Ahnung, irgendeine Fabrik. Die haben das Teil bestimmt vergessen. Naja, hier ist keine, die uns stört. Dass hier jeder einfach so rein kann? Natürlich, mit Seitenschneider. Und das hat noch keiner mitgekriegt, dass ihr euch hier trefft? Dann nein. Ab und zu taucht mal ein Penner hier auf, aber das ist alles. Sonst alles fest in russischer Hand. Früher haben wir uns unter der Emscher Brücke getroffen. Aber da ist jedes Mal die Polizei aufgetaucht. Hier haben wir endlich Ruhe. Sascha? Was? Sag mal, Junge, bist du behindert? Warum bringst du die denn her? Hallo, Vika. Hallo, Sascha. Ey, sie will nur mit dir reden. Ach, ist mir egal. Roswitha hat gesagt... Und du tust natürlich immer alles, was deine Freundin sagt. Das ist scheiße, Junge. Morgen weiß jeder, wo ich stecke. Sascha, die suchen nach dir. Ach Mann, wenn ich mit denen reden wollte, wäre ich nicht hier, oder? Du kannst nicht ewig hier bleiben. Ach, ich muss nur noch 2 Tage abtauchen, dann bin ich weg. Weg? Du kannst dich nicht in Luft auflösen. Mich kriegen die nicht. Mich nicht. Russland ist groß. Du willst nach Russland abhauen? Ich weiß doch, wie das läuft. Am Ende bin ich sowieso das Arschloch. Nee, nicht mit mir. Das ist doch Blödsinn, Sascha. Wenn du mit Albinas Tod nichts zu tun hast, dann werden sie dir auch nichts anhängen. Mhm, die stellen dir ein paar Fragen und dann lassen sie dich wieder laufen. Ja, morgen kommt der Weihnachtsmann. Bloß ein paar Fragen. Kannst du lesen, was auf meiner Stirn steht? Russlanddeutscher steht da. Verbrecher steht da. Das steht da. Das ist doch Quatsch. Ja, klar. Wir sind doch immer die Blöden. Du warst das doch nicht. Was denn? Das mit Albina. Sag, dass du das nicht warst. Ich habe damit nichts zu tun. Ich war die ganze Zeit in dieser scheiß Küche und hab die Gläser gespült wie ein Mädchen. Aber mir hängt dir das Ganze an. Das steht doch jetzt schon fest. Ihr habt euch gestritten, oder? Ja! Weil dir jemand rumgezickt hat. Wegen dieser Tuppensache, weil es wieder Stress gibt. Deshalb wollte sie Schluss machen. Beruhig dich mal. Roswitha hat gehört, dass du Albina gedroht hast. Diese Schlampe soll in der Fresse halten. Hör mal, was weiß sie denn? Du hast doch Albina gesagt, dass du sie umbringen wirst, wenn sie mit dir Schluss macht. Wenn man sauer ist, sagt man viel. Ich habe nichts damit zu tun, dass ihr von der Brücke gefallen ist. Ich hab noch nach ihr gesucht. Da kannst du Roswitha fragen. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Na siehst du, du kennst Albina doch, die hat schon immer ihren Dickkopf gehabt. Und war plötzlich mal verschwunden und dann ist sie ein paar Stunden später wieder aufgetaucht und hat dich angegrinst. Klar. Und dafür hätte ich ihre Fresse polieren wollen. Die Schurken aus der Quarze. Mir ist mir egal. Du hast wirklich nichts damit zu tun. Nein! Verdammte Scheiße, ich hab nichts und hab gar nichts damit zu tun. Das ist ja alles sehr aufschlussreich. Was? Ja. Was? Verdammte Scheiße, ihr Idioten! Sascha, ich hab das nicht gewusst. Ja, ja, klar. Ach, Sie sind Sascha Geier. Ja, nicht gewusst, nicht gewusst. Machen Sie jetzt bloß keine Dummheiten. Tut mir leid, junger Mann, aber ich muss Sie vorläufig festnehmen. Sie stehen unter Mordverdacht. Ich mache mir solche Vorwürfe. Ach, wie gar. Jetzt komm mal runter. Ich habe die Polizei direkt zu ihm geführt. Stretzel hat dich als Lockvogel benutzt. Ich habe das einfach nicht gemerkt, Pete. Ich schwöre dir. Da musst du nichts schwören. Stretzel ist ein guter Spürhund. Früher oder später hätte er diesen Sascha sowieso erwischt. Sag mal, wo ist denn eigentlich diese alte Fabrik? Na, da auch an der Emscher. Ich glaube, die Straße heißt sogar Emscherstraße. Ach, dann weiß ich, wo du meinst. So ein alter Backsteinbau? In der Nähe stehen große Behälter, die vor sich hinrosten. Riesig groß sieht er? Ja, so gelbe. Die Anlage steht schon ewig leer. Das ist so ein Überbleibsel aus alten Zeiten, ne? Als hier noch Kohle und Stahl regiert haben. Ich glaube einfach nicht, dass Sascha ihr was angetan hat. Der ist kein Mörder. Die meisten Mörder würdest du nicht für Mörder halten, wenn du ihnen gegenüberstehst. Der wirft doch seine Freundin nicht von der Brücke. Naja, Gewaltbereitschaft kannst du ihm jetzt nicht wirklich absprechen, oder? Der prügelt sich mal mit türkischen Jungs, aber Mord? Nee, dass man ihm das jetzt anhängen will, denn das hat er wirklich nicht verdient. Ja, ich weiß schon, was du jetzt denkst. Er hat von klein auf gezeigt bekommen, dass er sowieso keine Chance hat in dieser Gesellschaft, aber jetzt sage ich dir mal was. Ich habe nicht die geringste Lust, Leute, die ihre Probleme nur mit Gewalt lösen können, auch noch zu bedauern. Nee, Vika. Es gibt Leute, die haben noch viel schlimmere Biografien. Und aus denen werden auch gute Menschen. Von der Rundschau. Darf ich ein paar Fragen stellen? Ja, aber was denn für Fragen? Ach, wegen dem Emscher-Umbau wohl. Ich bin so froh, dass ich Sie jetzt gefunden habe. Herr Kaczmarek meinte, dass ich Sie vielleicht... Ja, ja, okay. Genau. Ja, wissen Sie, wir waren für 2 Tage weg. Unser Sohn hat das 2. Kind gekriegt. Also nicht unser Sohn, sondern seine Frau natürlich. Also, und dann sind wir zu denen in die Eifel. Ach, ein Enkel jetzt? Ja, Sonntag schon ganz früh. Meine Frau, die bleibt noch die Woche über, um der Schwiegertochter ein bisschen zu helfen. Die ist so ein neuer Hosenscheißer, der macht ganz schön Stress. Ja, klar. Ich wollte Sie eigentlich was fragen über die tote Frau. Die in die Emscher gefallen ist? Ja. Habe ich erst eben von gehört. Mensch, das arme Mädchen. Ist ja kein guter Start für die Baustelle hier. Die Polizei ist da und die drehen hier alles von oben und nach unten. Herr Kaczmarek hat mir erzählt, dass Sie in dieser Nacht in Ihrer Laube übernachtet haben. Ja, manchmal mache ich das. Wenn es mal spät wird oder wenn ich meine Ruhe haben will. Ne? Auch in der Nacht? Aber über welche Nacht reden wir denn? Von Samstag auf Sonntag. Ach so, Samstag, ja. Die Nacht, wo die Russen gefeiert haben. Ach, die meinen Sie? Ja, in der Nacht bin ich auch da gewesen. Warum sind Sie da nicht nach Hause gefahren? Naja, ich war auch auf dieser Feier. Nein. Ja. Sie waren auch da? Ja, ich habe erst im Garten malocht bis gegen sechs. Und dann ist einer von den Russen rübergekommen und hat gefragt, ob ich nicht auch ein Gläschen mittrinken will. Das kann man nicht ablehnen, wenn man so nett gefragt wird. Und es gab auch gut was auf die Gabel. Aber Sie kennen die Russen doch. Und wann sind Sie dann weg? Gegen zehn. Ja, so gegen zehn. Hätte sich nicht gelohnt, noch nach Hause zu fahren. Außerdem hatte ich ja was getrunken. Und dann sind Sie gleich ins Bett? Nee. Erst noch mit dem Hund um die Blöcke. Das machen wir jeden Abend so. Einmal an die Emscher. Und ins Bett sind Sie dann wann? Gegen elf. Etwas früher. Vielleicht Viertel vor elf. Ja, das haut hin. Dann haben Sie aber geschlafen. Nee, mit Schlafen ist da nicht viel. Wenn die Russen feiern, dann wackeln die Wände. Aber die waren so nett. Die haben unser Vereinsheim ja extra deshalb gemietet, weil sie hier keinen stören. Die können ja nicht ahnen, dass da nebenan einer pennen will. Also geschlafen haben Sie dann überhaupt nicht mehr? Später ja, als es wieder ruhiger war. Hm. Aber das war gegen drei, halb vier vielleicht. Ich bin vorher noch mal mit dem Hund vor die Tür, weil er eben so unruhig war. Wann ist das gewesen? Gegen eins. Und wo sind Sie da hin? Naja, wir haben unseren Gang gemacht, ne? Zur Straße rauf, über die Brücke und dann ein Stück an der Emscher lang. Ah ja, gegen eins. Naja, ziemlich genau eins muss das gewesen sein. Aber es hat doch geregnet. Ja, sicher, wir sind ja auch klatschnass geworden. Auf halber Strecke hat es uns erwischt. Da ist eine Sturzflut runtergekommen, dass ich gedacht habe, jetzt geht die Welt unter. So gegen eins, da war noch alles trocken, sonst wäre ich ja nicht mehr vor die Tür gegangen. Und haben Sie da irgendwas beobachtet auf dem Weg? Beobachten? Nö. War ja alles dunkel, ne? Bloß vor unserem Vereinsheim haben ein paar Russen gestanden und haben geraucht. Ach. Ja, ja. Die sind ja ganz höflich und rauchen nicht drinnen. Aber wenn Sie so fragen, kurz vor der Brücke, also auf dem Hinweg, ja, da ist so ein Wagen an uns vorbeigeschossen. Mit einem Affenzahn, also vorbeigeschlingert, muss man fast sagen. Geschlingert? Ja, ja, besoffen, total besoffen. Hätte mir fast den Rick platt gefahren, um Haaresbreite. Ich hab noch geflucht. Scheiß Russen, hab ich gebrüllt. Wenn ihr euch schon zulaufen lasst, dann bestellt wenigstens ein Taxi. Und das war vor der Brücke? Ja, ja, vielleicht 300 Meter davor. Können Sie mir die Stelle zeigen? Ja, mach ich gern. Und ich geh nochmal kurz um die Ecke und dann... Ja, ich war da draußen. Ja. Oh, super. Grober? Piet, bist du da? Ja, Vika, wer denn sonst? Was ist denn los? Es ist ganz furchtbar, Piet. Ja, was denn? Was ist passiert? Der Junge. Wie, welcher Junge? Na, Sascha. Sascha ist tot. Was? Sascha ist... Ja, tot. Aufgehängt. Der hat sich aufgehängt? Ja, doch, Piet, aufgehängt. Bist du sicher? In der Zelle heute Nacht. Und ich bin schuld, Piet. Ich bin schuld. Wenn ich den Streitzeug nicht dahin geführt hätte, dann wäre er noch am Leben. Da ist das gewesen. Hinten ist die Brücke und hier sind wir gelaufen. Und da sind Sie sicher? Ja klar, ich war ja schließlich nicht betrunken. Von wo ist der Wagen denn dann gekommen? Naja, von da, von der Brücke. Und dann ist er hier runtergeschossen und hätte uns fast erwischt. Aber das Vereinsheim liegt da drüben, der Parkplatz auch. Sind Sie sicher, dass das ein Russe gewesen ist? Ja, wer soll das denn sonst gewesen sein? Aber warum ist er dann von der Brücke gekommen? Der Parkplatz ist da drüben, das war viel näher. Warum hat er sein Auto nicht da abgestellt? Ja, vielleicht weil der Parkplatz voll war. Oder er hat sich in der Richtung vertan. Ist erst über die Brücke, dann hat er gedreht und ist wieder zurück. Weil er gemerkt hat, dass er falsch gefahren ist. Was für ein Wagen war denn das? Haben Sie da einen Fahrzeugtyp erkannt? Ein großer Wagen. Schwarz oder blau. Naja, war ja Nacht, ja. Aber ein großer Wagen auf jeden Fall. Und dunkel, ein dunkler Wagen. Und die Frau? Haben Sie die Frau gesehen? Die Frau, die von der Brücke gefahren ist, meinen Sie die? Ja, die. Nee, da ist keine Frau gewesen. Die ganze Zeit nicht mehr. Musik. und schaue Victoria fließen. Ich bin's. Geht's dir besser? Ich muss die ganze Zeit an Sascha denken. Wie konnte ich nur so dumm sein? Mach dir doch keine Vorwürfe. Ich hab Arbeit für dich. Das bringt dich vielleicht auf andere Gedanken. Ach, ich hab ganz vergessen, dir zu sagen. Ja? Um 1 ist Pressekonferenz im Präsidium. Wegen Sascha? Ja. Gehst du hin? Mach ich. Kommst du mit? Nein, das schaffe ich nicht. Kann ich verstehen. Verstehe ich sehr gut. Kannst du mir in der Zeit einen Gefallen tun? Ja. Ruf doch mal die Werkstätten durch. Alle in der Stadt. Die Autowerkstätten? Ja. Krieg mal raus, in welcher von denen gestern Unfallschäden repariert worden sind. Wie soll ich das denn machen? Das sagen die mir doch nicht. Egal, dir wird schon was einfallen. Jedenfalls handelt es sich wahrscheinlich um eine dunkle Limousine. Den Typ kenne ich nicht. Und der Schaden muss vorne links gewesen sein. Vielleicht nur ein kleiner Schaden, Scheinwerfer oder so. Und warum willst du das wissen? Ich glaube, ich weiß, was mit dem Mädchen passiert ist. Mit Albina meine ich. Kommissar, ja, da haben Ihre Jungs ja eine ziemliche Scheiße gebaut. Das werden Sie aber hoffentlich nicht so schreiben. Es war nicht zu erkennen, dass der Junge Selbstmord gefährdet war. Aber beim besten Willen nicht. Bei aller Sorgfalt meine ich. Betriebsunfall. Nur Betriebsunfall sollten Sie das besser nicht nennen. Klingt ein bisschen zynisch. Keine schöne Schlagzeile, Selbstmord in der U-Haft. Also ich schreibe das nicht, aber die Kollegen werden sich darauf stürzen wie die Aasgeier. Davon können Sie ausgehen. Was wollen Sie, Gruber? Wollen Sie neben jeden Häftling einen Beamten stellen? Es ist wirklich ein verdammt bedauerlicher Vorfall. Zumal der Junge wohl nichts mit dem Tod des Mädchens zu tun hatte. Wir verfolgen längst eine andere Spur. Das Mädchen ist mit dem Kopf ans Brückengeländer geknallt, nicht wahr? Woher wissen Sie denn das schon wieder? Nur, ich mach meinen Job auch schon ein paar Jährchen. Nun ja, der Regen hat zwar die meisten Spuren beseitigt, aber trotzdem haben wir uns noch mal alles gründlich vorgenommen. Und an einer Metallstrebe des Brückengeländers haben Sie ein paar Haare gefunden. Mensch, Gruber, aus Ihnen wäre ja so ein richtig guter Kriminalist geworden. Weiß ich doch, Stretzel. Weiß ich doch. Hier vorne haben wir den Wagen repariert. Ein dunkelblauer BMW, haben Sie gesagt. Ja, ein Fünfer. War aber nicht viel dran. Kleiner Lackschaden vorne links. Und den Scheinwerfer haben wir auswechseln müssen. Ach, Sie haben den Scheinwerfer ausgewechselt? Ja, das kommt vor, wenn man mal einen Moment unkonzentriert ist. Man rangiert auf dem Parkplatz und übersieht einen Pfosten oder sowas. Ja. Und schon ist es passiert. Ja, aber diesmal war es kein Pfosten. Ja, worum geht es eigentlich? Schadenersatz oder so? Fahrerflucht? Sie sagten, Sie haben den Scheinwerfer ausgewechselt? Ja, war ja kaputter Teil. Und was Sie so ausbauen, das schmeißen Sie gleich weg? Ja, klar doch, kann man doch nichts mehr mit anfangen. Kommt gleich auf den Müll, das Gelump. Schade. Ja, die Teile werfen wir alle in die Kiste da hinten. Und wenn die voll ist, wird die geleert. Ein Teil geht auf den Müll, den Rest bringen wir zum Schrotthändler. Und ist die Kiste schon geleert worden? Ja, Freitag. Meistens Freitag. Also je nachdem, wie voll die wird. Das heißt, das Teil ist vielleicht noch da, der Scheinwerfer. Ja, das soll wohl so sein. Ne? War ja erst gestern, dass wir das repariert haben. Könnten wir mal nachsehen? Also, du weißt Bescheid. Du rufst jetzt Stretzel an und sag ihm, dass er kommen soll. Sag ihm. Du hast mir alles schon dreimal erklärt. Ja, ja, Bika. Also bis gleich. Und bleib im Wagen. Ja, doch, ja. Also, du rufst jetzt Stretzel an. Ja. Ja. Das ist eine Überraschung. Eher nicht, Herr Dr. Dressler. Um ehrlich zu sein, ich habe hier auf Sie gewartet. Gewartet? Ja. Auf mich? Was verschafft mir denn die Ehre? Haben Sie noch Fragen? Ja, wissen Sie was? Lassen Sie hier einen Termin für meiner... Ja, ein paar Fragen hätte ich noch. Dann sehe ich ja wirklich, ich bin in Eile, Herr Gruber. Können wir das auf morgen verschieben? Rufen nein, Sie mich nein, einfach das wird an. Nicht morgen früh können Sie sich einen Termin geben lassen. Hören Sie mir noch mal bitte zu. Sie haben doch von der toten Frau gehört. Die Frauenleiche an der Emscher. Darüber wollen Sie mit mir reden? Jetzt hier? Ja, ja, genau darüber. Jetzt und hier. Ja, ich wüsste nicht, was ich darüber zu bereden hätte. An dem Abend, an dem Sie Ihre Rede im Deutschen Eck gehalten haben. Sie werden sich erinnern. Worauf wollen Sie hinaus? Sie sind an dem Abend noch lange im Deutschen Eck geblieben, nicht wahr? Na, so lange auch nicht. Sagen Sie endlich, was Sie wollen. Was hat das bitte mit unserem Interview zu tun? Ich habe wirklich keine Zeit für so einen Quatsch. Sie haben die Kneipe gegen eins verlassen. Ich frage Sie noch mal, worauf wollen Sie hinaus? Sie sind an dem Abend ziemlich betrunken gewesen. Bitte, was? Sie haben Ihren Wagen nicht unter Kontrolle gehabt und dann ist diese Frau Ihnen auf der Brücke entgegengekommen. Was wollen Sie mir jetzt anhängen? Sie sind direkt in die Frau hineingefahren. Sie, dieser kleine Zeitungsschwer, Sie müssen ja völlig den Verstand verloren haben. Die Frau ist zwar mit dem Hinterkopf auf das Brückengeländer geschlagen und dann hat die plötzlich da gelegen, wie tot. Du kleine Drecksau, das hängst du mir nicht an. Ja, Sie wussten, dass es Probleme gibt, oder? Keiner wird hier Bürgermeister, der betrunken einfach so einen Menschen anfährt. Du Lümmel, weißt wohl nicht, mit wem du redest. In ihrer Panik haben sie dann die junge Frau genommen und über das Geländer geworfen. Sie sind doch völlig bescheuert. Haben Sie was getrunken? Sie haben nicht gewusst, dass diese Frau noch gelebt hat. Die Wunde am Kopf nämlich, die war nicht tödlich. Ja, da guckst du, oder? Da hätte man ihnen nämlich noch keinen Mord anhängen können. Ich höre mir diese Scheiße nicht länger an. Mord ist es erst geworden, als Sie die Frau von der Brücke geworfen haben. Das ist Mord. Erzählen Sie Ihren Scheiß jemand anderen, ja? Herr Dr. Dressler, hier. Wissen Sie, was das ist? Das ist der Scheinwerfer, den Sie gestern haben auswechseln lassen. Diese kleine Drechsler, geben Sie den Scheinwerfer. Nee, Sie geben kein Recht. Was heißt, Sie haben kein Recht? Bescheuert muss man sein. Das ist mein... Sie sind bescheuert. Ohne den bist du überhaupt gar nicht... Hey, komm, fass mich nicht an! Fass mich nicht an, ey! Hören Sie auf! Hey! Sofort! Dr. Dressler, ich verhafte Sie wegen Mordverdachts. Keine Minute zu spät, Herr Kommissar. Alles in Ordnung, Kind. Ja, führen Sie ihn ab. Ja. Mensch, Gruber! Sowas hätte verdammt ins Auge gehen können. Sie spielen hier den Sheriff. Warum konzentrieren Sie sich nicht auf Ihren Job, Herr Journalist? Aber ich habe da ein gutes Zeitgefühl, oder? Meine, das müssen Sie mir immerhin zubilligen, Herr Kommissar. Die Tote in der Emscher von Hans van Ooyen. Die Rollen und ihre Darsteller: Viktoria Friesen, Nadja Bobileva, Pitt Gruber, Martin Brambach, Kommissar Stretzel, Volker Risch, Dr. Dressler, Felix Förtler. In weiteren Rollen: Ludger Burmann, Rolf Dennemann, Svetlana Fuhrer, Jörg Kernbach, Volker Lippmann, Herbert Meurer, Rostislav Böhme, Leo Rupin, Marie-Rosa Tietjen und Marc Zack. Technische Realisation: Günter Kaspar. Regieassistenz: Andreas Westphalen. Regie: Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie: Ursula Schregel.